دمدم عليها ربنا دمدم عليها ربنا دمدم عليها ربنا رجزا أليم واجعل علاها يا قوي مثل الهشيم دمدم عليها ربنا رجزا أليم واجعل علاها يا قوي مثل الهشيم. Diese Dua gibt es also zwei Arten, wie wir gesagt haben. Diese Dua, die vorgeschrieben wurde. Es gibt eine Dua, die ist verboten. Und die erwähnen wir dann später, inshallah ta'ala. Und wir erwähnen, dass diese Dua der Grund ist, warum die Propheten, sallallahu alaihi wasallam, mit ihren Völkern Krieg geführt haben und gekämpft haben. Warum es Streit gab zwischen den Propheten und der Menschheit. Wegen dieser Art von Dua. Und das ist die Dua des Schirks. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Und wir werden sehr viele sehen, oder die meisten, und ich behaupte, und ich zweifle nicht daran, dass die meisten, die sich dieser Umma zuschreiben, die meisten sogenannten Muslime, dass sie Mushrikin sind, Kuffar sind, wegen dieser Art von Dua, weil sie andere neben Allah subhanahu wa ta'ala rufen, anrufen und anbeten. فاه بطشك فانتقم منه انغلوا لم يقدروا وتجاهلوا قدر العظيم رباه بطشك فانتقم منه الظلوم لم يقدروا وتجاهلوا قدر العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. Jemand wird sagen, das stimmt nicht. Das stimmt sehr wohl. Das stimmt sehr wohl. Ganze Staaten sind Muschrikin. Ganze Länder sind Kuffar. Aywa. Beten den verfluchten Teufel an, beten Tawarit an und verleugnen, dass man nur Allah subhanahu wa ta'ala anbeten darf und nur ihn in den Bittgebeten rufen darf. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Ja? Und ich werde euch inshallah ta'ala dazu auffordern, dass ihr selber Beispiele erwähnt, mit Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt. تسموا بالهدى دينا قوي يا من تدعوا نهجنا ذكر حكيم. Die erste, also Dua Ibada. Dua Ibada. Die Dua der Ibada. Was bedeutet Dua Ibada? Das Bittgebet, das Gottesdienst ist. Oder das Gottesdienst ist selber was? Ein Bittgebet. Eine Dua. Das, was wir vorhin erwähnt haben, wie zum Beispiel As-Salah, das Gebet, und Hajj, und Sadaka, und Fasten, und Dschihad. Alle diese, sind das Ibadat? Sind das gottesdienstliche Handlungen? Das Gebet, und das Fasten, und Sadaka geben. All das machst du, warum? Um Allah subhanahu wa ta'ala Zufriedenheit zu erlangen. Tabaraka ta'ala. Du willst damit Allah subhanahu wa ta'ala dir die Sünden verzeiht. Und du willst mit diesen guten Taten das Paradies. Und du willst mit diesen guten Taten, dass Allah dich vor der Hölle beschützt. Also diese alle Taten machst du wegen einer bestimmten Sache. Und aufgebaut sind diese Taten auf was? Auf drei Sachen, die wir letztens erwähnt haben. Angst und Liebe und Hoffnung. Angst und Liebe und Hoffnung. تسموا بالهدى دينا قوي يا من تدعوا نهجنا ذكر حكيم يا من تلوه أسبل دم. Sagen die islamischen Gelehrten, سبب تسميتها بالدعاء لأن فيها معنى الطلب فكأن الإنسان عندما يعمل هذه الأعمال يطلب من الله أن يرحمه بها ويدخله الجنة. Die islamischen Gelehrten sagen, warum wurden diese Taten, wie zum Beispiel das Gebet und das Fasten und andere Gottesdienste, wieso wurden sie Dua genannt? Oder Dua und Ibadah? Wieso? Weil die Bedeutung dieser Taten ist, man verlangt etwas, man will etwas mit diesen Taten. Und wenn du jemanden rufst, Ja Ahmed, ja Mohammed, ja Zeid, ja Fulan, wieso rufst du ihn? Du rufst ihn nur, oder rufst du ihn, weil du etwas von ihm willst? Ja? Du rufst ihn, weil du etwas von ihm willst. Ja? Wenn du deinen Vater rufst, oder das Kind ruft seine Mutter, Mama. Warum? Es will etwas. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Genau mit diesen Taten, die du machst, du willst etwas von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? So als ob du mit diesen Taten sagen willst, ja Allah, ja, erbarme dich mir oder meiner, ja, und führe mich in die Jannah ein. Führe mich ins Paradies ein. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Diese erste Sache ist klar. قرآنكم فيه المصاب غدا جسيم يا من تلوه أسفل دمع سجيم قرآنكم فيه المصاب غدا جسيم قد تنسوه برجسهم رجسهم رجسهم فعل الأثيم قل إله وقوله وحي كريم ما هان قدرا إنما Und was ist eigentlich Dua im Islam? Ja? Wie könnte man Dua übersetzen auf Deutsch? Haben wir gesagt, Bittgebete oder Ruf. Ja? Bittgebet oder Ruf. Ja? Dua kommt von dem Arabischen Da'a yad'u. Was bedeutet Nada, Yunadi, jemanden rufen. Ja? Jemand ist dort und du rufst ihn. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Dua kann man auch als, es gibt verschiedene Arten von Dua, dazu kommen wir inshallah ta'ala. Alas? Dua bedeutet Bittgebet oder Ruf. Du rufst jemanden, dass er dir hilft. Du rufst jemanden, dass er dir etwas, dass er dir beisteht, dass er dir etwas gibt, was du brauchst. Ja? Das bedeutet Dua. Wenn ich zum Beispiel sage, da'autu Muhammada. Ich habe Muhammad gerufen. Ich habe da'autu Mustafa. Ich habe Mustafa gerufen. Was bedeutet das? Ich habe ihn gerufen, dass er kommt. Oder ich habe ihn angerufen. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Das bedeutet Dua. In diesem Fall, wenn du sagst, da'autu Allah. Ich habe Allah angerufen. Oder ich habe Allah gerufen. Ich habe Allah was? Gebeten. Oder ich habe ein Bittgebet gemacht. Oder ich habe ein Gebet gemacht, allgemein. Versteht ihr mich? Was es in der arabischen Sprache bedeutet und was es in der Scharia bedeutet. Dua, alles bedeutet Bittgebet oder Gebete, allgemein. Barakallahu fikum sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und daraus können wir verstehen, dass Dua eigentlich die wichtigste Ibada ist. Ja? Alle Ibadat sind auf Dua aufgebaut. Alle Gottesdienste sind aufgebaut auf Bittgebete. Ja? Weil all das, was du machst, zu wem richtest du dir deine Ibadat? Zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und du willst etwas damit erreichen. Wenn du fastest, willst du etwas damit. Was? Ja? Du erhoffst dir? Was erhoffst du dir mit deinem Fasten? Also du willst etwas von Allah. Du verlangst etwas von Allah. Du machst etwas, damit Allah dir etwas gibt. Etwas verlangen, etwas wollen. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Aywa. Der Professor sagt, Ad-Dua huwal Ibadah. Oder Ad-Dua hiya al-Ibadah. Das Bittgebet, das ist die Ibadah. Das ist die Ibadah im wahrsten Sinne des Wortes. Aywa. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَهَدًا. Und die Moscheen, die Masajid, die Moscheen sind für Allah da. Oder wegen Allah da. Wegen was gibt es eine Moschee? Wegen was haben wir eine Moschee gebaut? Zum Allah subhanahu wa ta'ala dienen. Dass wir Allah subhanahu wa ta'ala anbeten in diesen Moscheen. Dass wir Allah subhanahu wa ta'ala Bittgebete machen. Dass wir in diesen Moscheen Allah rufen. Ja? Was bedeutet Es-Salah, das Gebet, in der arabischen Sprache? Es-Salah, wie jedes andere arabische Wort oder islamisches Wort, hat was? Die Bedeutung in der arabischen Sprache und die Bedeutung in Scharia. Es-Salah, das Gebet, Namaz. Namaz. Was bedeutet das in der arabischen Sprache? Ed-Dua.

oder Istiada, kannst du mich beschützen? Nesta'in, Istiana. Istiana, Nesta'in. Oder Aun. Was ist Aun? Oder Medet. Was ist Medet? Hilfe. Hilfe. Viele Kuffar sagen, Medet, ja, Rasulullah. Wenn er sagt, Medet, ja, Rasulullah, ist aus dem Islam raus. Er ist ein Muschrik. Genau die gleichen Muschrikin, nicht die gleichen, viel schlimmere Muschrikin, als die, die in der Zeit vom Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam gelebt haben. Was haben die Muschrikin in der Zeit des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam gemacht? Sie haben ihre Götter gerufen, Sie haben ihre Götter gerufen, wenn es ihnen gut ging. Bei Uzza und bei Lat, und ich schwöre auf den Uzza, und ich schwöre auf den Lat, und ich schwöre auf den Menat. O Menat, o Lat, o Uzza. Sie haben ihre Götter gerufen, wenn es ihnen wirklich gut ging. Aber wenn es ihnen wirklich, wenn sie wirklich ein Problem hatten, dann haben sie nur Ja Allah gesagt. Aber was machen unsere Kuffar, Mushrikin? Sie sagen, Medet, ja, Rasulullah, oh, Rasulullah, hilf mir, Hilfe, hilf mir. Bei uns gibt es einen Spruch, das sagen die Alten, wenn jemand krank ist oder wenn jemand ein Problem hat, sie sagen, er hat keinen Medet. Er hat keinen Medet. Für den gibt es keine Hilfe mehr. Und er kommt und sagt, Medet, ja, Rasulullah. Habt ihr solche, diesen Spruch gibt es bei uns oft. Leute sagen ihn, die wissen gar nicht, was das bedeutet. La hawla wa la quwwata illa billah. Die haben das von wem geerbt? Von ihren Vätern. Von ihren Vätern. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Bei uns sagen viele, al-hukmu lillah. Hukki, sagen sie. Hukki. Das klingt fast wie chi. Al-hukmu lillah. Was bedeutet das? Das Gesetz, die Gesetzgebung gehört nur Allah. Und die Leute haben das erwähnt. Und noch immer, viele Leute. Wenn du ihn fragst, weißt du, was das bedeutet, der sagt, das sagt man, wenn irgendwas Interessantes passiert, was sagst du? Al-Hukmu Lillah. Nein, das sagt man, wenn die Tawagit beginnen, mit dem Kufr zu regieren, dann kommst du und sagst, Al-Hukmu Lillah. Und dann wirst du dafür gehängt. Für diese Wörter. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Dann sagt man Al-Hukmu Lillah. Oder La Hawle wa La Quwwata Illa Billah. Jetzt haben sie es verkürzt, sie sagen La Hawle. Bei uns sagen sie das, wenn irgendwas bei uns sagt, La Hawle, wenn er böse wird oder wenn irgendwas, La Hawle. Was bedeutet La Hawle? Es gibt keine Macht, es gibt keine Kraft. La Hawle wa La Quwwata Illa Billah, sagt man. Die Leute, es sind neue Generationen gekommen, Juhal-Generationen, die alles falsch interpretieren. La haula wa la quwwata illa billah. Dua und Mes'ala ist die zweite Art von Dua. Dua, dass du etwas verlangst, etwas bittest. Dass du direkt also etwas verlangst, etwas bittest. Dass du sagst, hey du, gib mir das. Mes'ala. Su'al. Su'al ist was? Frage. Aywa barakallahu fik. Su'al ist Frage. Mes'ala, eine Frage. Zum Beispiel eine Mes'ala im Islam. Wir haben jetzt eine Mes'ala, müssen wir bearbeiten. Eine bestimmte Frage in Scharia. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Dua und Mes'ala. Dua, der Frage, du verlangst etwas, du willst etwas Bestimmtes. Gib mir das, gib mir das, gib mir das. Alles? Aywa. والمقصود به ما كان فيه سؤال وطلب. Damit ist gemeint, wenn du etwas verlangst und etwas willst. Wie zum Beispiel, wenn du sagst, Allahumma arhamni. O mein Allah, Allahumma bedeutet O mein Allah. Arhamni, hab Gnade mit mir. Oder sei meiner gnädig. Oder du sagst, Allahumma gfir li. O Allah, vergebe mir, verzeih mir. Du willst etwas, du verlangst etwas direkt. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Oder du sagst, Ya Allah, zawijni. O Allah, verheirate mich. Oder du sagst, Ya Allah, ishfini, O Allah, heile mich. Und so weiter und so weiter. Erste und zweite, alle beide sind zweifellos Ibadah. Oder nicht? Alle beide sind Ibadah. Aber der Unterschied ist da, dass das Diktat selber, die Tat selber ist Dua, weil du verlangst etwas, aber nicht direkt. Und in der zweiten, du verlangst und bittest Allah subhanahu wa ta'ala um eine bestimmte Sache, dass er sie dir gibt. Oder wenn du sagst, oh Allah, entferne von mir diesen, dieses Übel. Ja, du verlangst und bittest Allah, dass er ein Übel von dir entfernt. Aywa. Dann kommen wir zu diesem Punkt, Dua u Ghairillah. Wenn man dieses Bittgebet oder diesen Ruf und man dieses Verlangen, Ersuchen oder wie man das auch immer nennt, von jemand anderen macht, bei jemand anderen macht, außer bei Allah. Ja? Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Dua'u ibada, faman sarafahu li ghayri lahi, fahuwa mushrikun kafir. Dua ist ibada, und wer es bei jemand anderen anwendet, oder wenn jemand anderen ruft, außer Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist er ein Mushrik kafir. Ja? Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Du sagst zum Propheten, o Prophet, sei gnädig mit mir. Oder sagst, o Prophet, verzeih mir die Sünden. Oder, o Prophet, heile meine Kinder. Da bist du ein Muschel geworden, Kafir, und alle deine Taten sind zerstört. Sind zerstört. Alle deine Taten sind zerstört und du bist kein Muslim. Und wenn du stirbst, wirst du nicht in einem muslimischen Friedhof begraben, sondern du wirst auf eine Müllhalde geworfen wie ein Hund. Ganz weit weg, damit die Gasgeier dich auffressen. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Ja? Und was ist mit diesen Mushrikin in unserer Zeit? Ja? Die machen das offen. Die machen das ohne Wenn und Aber. Rufen andere außer Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du jemanden um etwas verlangst und bittest, dass er dir eine bestimmte Sache gibt oder in einem bestimmten Fall hilft, der dir helfen kann, dann zählt das nicht als Schirk. Zum Beispiel, du rufst jetzt an und sagst, Assalamu alaikum, Bruder, wie geht's dir? Ich habe zu Hause einen Wasserschaden. Könntest du kommen und mir helfen? Du verlangst jemanden, dass er dir hilft, und er kommt und hilft dir. Das ist nicht, das ist was? Das sind menschliche Normen. Also, wie sagt man das? Dunya-Sachen. Irdische Sachen. Barakallahu fikum. Aber wenn du jemanden außer Allah subhanahu wa ta'ala rufst, in Sachen, die dir nur Allah geben kann, oder in Sachen, die nur Allah von dir weggeben kann, dann hast du Schirk. Dann hast du Schirk begangen. Barakallahu fikum. Das ist dafür, diese Sache ist klar und deutlich. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَدْعُوا مَا اللَّهِ إِلَهًا آخَرٍ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ. Und derjenige, der einen anderen Gott neben Allah ruft oder anruft, oder bittet, ein Bitteruf. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? La burhana lehu bihi. Der hat absolut keine Beweise für das, was er macht. Er hat keine Beweise. Heute werdet ihr sehen, die Leute rufen irgendwelche Schuyuch von denen. Irgendwelche Hodjas von denen, die gestorben sind vor hunderten von Jahren. Die sind begraben, sind unter der Erde. Und sie rufen sie. Die einen sagen, o Abdul Qadir. Die anderen sagen, o Abdul Baki. Und die anderen sagen, o Ustaz so und so. Und die anderen sagen, o Ustaz so und so. So als ob diese toten Menschen ihnen das geben können, was sie von ihnen verlangen. Ja? Sobald jemand das macht, derjenige, den du gerufen hast, er ist dein Gott geworden. Ja? Er ist dein neuer Gott geworden. Er ist dein Götze geworden. Ja? Er ist deine Statue geworden. Und deswegen werden wir dich Götzendiener nennen. Das bedeutet, Mushrik, Götzendiener, Götzenanbeter. Aywa, wallahi, das ist sowas von klar. 1 + 1 = 2 und da gibt es überhaupt kein Philosophieren. Es gibt keine Philosophie. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Aber die Leute haben gesagt, es gibt eine islamische Philosophie. Nein, es gibt keine islamische Philosophie. Die Philosophie ist niemals islamisch gewesen und wird niemals werden. Die Philosophie ist immer Kufr gewesen und wird immer Kufr bleiben. Ja? Was die Leute, die zum Beispiel dieser Philosoph, die von ihm lesen, was können sie werden außer Kuffar? Nichts. Es gibt muslimische Söhne, die sind stolz, dass sie Bücher von Nietzsche gelesen haben und von was weiß ich, diese ganzen Aristoteles und diese ganzen Philosophen, die lesen und die sind stolz, dass sie Philosophie studiert haben. Die haben Kuffar studiert. Dieser Nietzsche selber sagt, Gott ist gestorben, er ist tot. Ja, Gott gibt's nicht. Ja? La haula wa la quwwata illa billah. Ja, derjenige, der einen anderen Gott neben Allah ruft, er hat keinen Beweis dafür. Er hat keinen Beweis dafür. Aber die werden versuchen, diese Beweise zu bringen. Weil so sind die Mubtadi'a, die Erneuerer im Islam. Nicht Erneuerer, dass sie etwas erneuern vom Islam, was vergessen worden ist. Ja, ein Hadith, Sunna wurde, ist in Vergessenheit geraten, weil die Leute es nicht praktiziert haben. Und dann kommt ein Erneuerer der Religion, ein Mujaddid. Nein, das meinen wir nicht. Sondern wir meinen den, der neue Sachen in Islam bringt, ja, Bid'ah bringt, ja, die mit dem Islam nichts zu tun haben. Der Prophet hat sie nie gemacht und keiner von den Salaf hat sie gemacht. Versteht ihr mich, Barakallahu? Und dann sagt er, nein, mein Ustaz, mein Sheikh, mein Hodja, der gestorben ist vor, ja, er hat einen guten Kontakt mit Allah. Zu Allah. Und wir gehen über ihn. Ja? Über ihn machen wir das, dass wir an Allah kommen. Wir reden mit ihm, wir rufen ihn. Ja? Wir beten ihn nicht an. Sie sagen, wir beten ihn nicht an. Sie sagen, wir beten ihn nicht an. Ruft sie ihn. Sie sagen, ja, wir rufen ihn schon. Wir sagen, ja, Ustaz, so und so. Ja? Wir rufen ihn ja zwar, aber wir beten ihn nicht an. Warum? Sie wollen dieses Rufen. Dua. Zählt bei denen nicht als Ibadah. Dann sagen wir, wenn du sagst, ja Allah, ist das Ibadah? Sie sagen schon. Wenn du das bei einem Toten sagst, ja du im Grab, das ist keine Ibadah. Er sagt, nein, wir beten ihn nicht an. Wir wollen nur, dass er sich bei uns, dass er sich für uns bei Allah einsetzt. Dass er für uns Schefa macht. Weil wir sind, die stehen Allah nahe. Was sagt Allah über die Muschikin in Mekka? Ja? Warum betet ihr diese Statuen an? Was waren diese Statuen? Diese Statuen waren nichts anderes als früher gute Menschen. Ja? Gute Menschen waren das früher. Der Erste, nach Ismail a.s. haben die Leute auch auf Tauhid gelebt. Ja? Die Leute haben Kaaba besucht mit dieser Religion, die Religion von Ibrahim a.s. Mit reinem Tauhid haben nur Allah neben der Kaaba angebetet. Ja? Eines Tages kam ein Mann namens Amr ibn Luhay al-Khuzai. Der Shaitan kam in ihm Traum und sagte, dort am Strand ist die Statue von einem Götzen begraben unter der Erde im Sand. Diese Statue stammt noch von dem Volk des Nuhs, sag ich daran. So eine alte Statue. Er ist hingegangen, hat sie rausgegraben, brachte sie neben Kaaba. Zum ersten Mal neben Kaaba steht ein Götze. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Aber weil er Amr ibn Luhay al-Khuzai war, einer der Führer der Leute in Mekka. Keiner konnte ihm widersprechen. Keiner konnte sagen, na schau, wir können, er ist ja einer der besten Leute unter uns. Er hat das meiste Geld, er hat die meisten Sklaven, er hat die meisten Reittiere. Er hat er ist die Säule oder das Rückgrat unserer Gemeinschaft in Mekka. Er hat zwar das, was er hier gemacht hat, das ist zwar nicht okay, aber was soll's. Genau, in unserer Zeit haben wir viele solche Amr ibn Luhay al-Khuzai. Amr ibn Luhay, viele solche Leute haben wir in unserer Zeit. Ja, aber ist der türkische Präsident, was willst du machen? Er muss ja irgendwie. Nein, nein, nein, nein, nein. Das zählt nicht bei uns. Ja, aber er hat für Tschetschenien gekämpft, um es zu befreien. Früher war er zusammen mit den Mujahideen. Jetzt, er muss ja weise vorgehen. Nein, nein, nein. Wir schauen niemanden, wie sagt man das? Wir drücken bei niemanden ein Auge zu. Ja? Das Gesetz gilt für alle gleich. Jemand, der Kufr begeht, ist ein Kafir. Ja? Natürlich auf eine Art und Weise, bei der er keine Entschuldigung hat. Es gibt Leute, die begehen Kufr, aber wir entschuldigen sie trotzdem aus ihrem, ja? Nicht aus ihrem Jahl. Jahl ist die Entschuldigung. Manchmal sind sie entschuldigt, weil sie es unabsichtlich gemacht haben. Ja? Manchmal wurden sie gezwungen und so weiter und so weiter. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ja? Aber wir sind gerecht mit den Leuten. Wir werden nicht zu jemandem sagen, du bist Kafir, wenn er kein Kafir ist. Aber wenn jemand ein Kafir wurde, nachdem er Muslim war, wir werden ihn als Kafir erklären, auch wenn er der Beste unter uns ist. Angeblich der Beste. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Er brachte diesen Götzen. Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt den Propheten und den Gläubigen. Wieso betet ihr sie an? Ja? Was sagen die Muschikin? Genau das gleiche, was die Muschikin in unserer Zeit sagen. Ma na'buduhum illa liyukaribuna ila Allahi zulfa. Wir beten sie nicht an, außer dass sie uns Allah näher bringen. Ja? Nur, dass sie uns Allah näher bringen. Was wollen die Muschikin in unserer Zeit? Die Kubur-Anbeter, die Gräber anbeten. Wo werden Gräber angebetet? Komm. Nein, nein, nein. Komm ja nicht, dass wir sagen, kommst du mir nicht jetzt. Wo gibt es sowas? Wo gibt es sowas nicht in den muslimischen Ländern? Beginnen wir von erstem muslimischen Land bis letzte in jedem Land werden die Gräber angebetet. Syrien, Türkei, Ägypten, Bosnien. In Bosnien beten sie nicht nur Gräber an. Ja? Sie beten sogar Höhlen an, wo einst ein guter Mensch früher war. Er ist da vorbeigegangen, sie sammeln sich jedes Mal dort, einmal im Jahr sammeln sie sich dort bei dieser Höhle, dort waren irgendwelche Jungfrauen. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Wer organisiert das? Wer organisiert das? Fragt mich. Irgendeine Fraktion, die islamische Gemeinschaft von Bosnien. Riasa, Meshiha. Ja? Der bosnische Reis, Reisul Ulema, Mufti von Bosnien. Sie organisieren jedes Jahr eine Dua, dass sie Dua machen bei diesen Höhlen, wo irgendwelche Jungfrauen einst dort irgendwas gemacht haben. Keine Ahnung, was sie gemacht haben. Und ob sie Jungfrauen waren, ist auch ein Fragezeichen. Ja? Treffen sich jedes Jahr und machen dort Dua. Wen? Was? Warum? La haula wa la quwwata illa billah. Und nicht nur das. Der bosnische Mufti, was bedeutet Mufti? Einer, der Fetwa gibt, einer der größte islamische Gelehrte, Führer, Reisul Ulema bedeutet Reis, der Präsident der Ulema, der islamischen Gelehrten in Bosnien. Er sagt, dieses Phänomen, dass wir bei dieser Höhle uns einmal im Jahr treffen, und alle machen dort Dua und die Menschen kommen zusammen und so, das gibt es in keinem muslimischen Land. Das haben wir von den Götzendienern geerbt, die früher einmal hier in den Balkanstaaten gelebt haben. Ja? Früher gab es dort die Götzendiener, ja? Die sogenannten Boschnaken. Die Boschnaken gibt es noch immer. Manche sind Muslime, aber die meisten sind Kuffar. Leider. Ich bin ein Boschnake. Al-Muhim. Ja? Die Bosnier. Die waren früher Götzendiener, haben Götzen angebetet, haben viele verschiedene Götter gehabt. Ja? Als die Osmanen mit dem Islam kamen, sie hatten jetzt die Wahl. Entweder wir nehmen jetzt Islam an und retten uns, weil Christentum und Judentum können wir nicht annehmen. Das ist die falsche Religion. Christentum hat uns, wie sagt man das, mit ihren Steuern, die Kirchensteuer, sie hat die Menschheit, wie sagt man das? Ausgeraubt, zerstört. Auf der anderen Seite, Juden können wir nicht sein, weil Juden sind überall verfolgt, egal wo sie können sich nirgends niederlassen. Ja? Die werden von den Christen niedergemetzelt. Überall, das ist die Geschichte der Juden. Überall, wo sie sich niedergelassen haben, kam das Schwert und das Feuer der Kirche, um mit den Juden einen kurzen Prozess zu machen. In ganz Europa war das so. Aywa. La hawla wa la quwwata illa billah. Al-Muhim. Sie haben die Türken gesehen, die gekommen sind, Osmanen. Sie haben sie schön behandelt. Ja? Sie haben sie auf eine schönste Art und Weise behandelt und sie haben Islam angenommen. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Der Mufti behauptet und sagt, das ist zwar nicht von Islam, aber das haben wir von den Götzendienern geerbt. La haula wa la quwwata illa billah. Und solche Muftis haben wir in jedem muslimischen Land heute. Ja? Jeder begeht Schirk auf seine eigene Art und Weise. Ja? Wie zum Beispiel der Mufti von Tschetschenien. Er verpflichtet die Muslime, dass sie sich dem russischen Gesetz unterwerfen. Pflicht. Was bedeutet Pflicht? Wajib, wenn du es nicht machst, bist du ein Sündiger, ein schlechter Muslim. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar. Gibt es vieles, was Neues noch? Allahu Akbar. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala Bende der Ayah, فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Und sein Gericht wird bei seinem Herrn sein. إِنَّهُ لَا يُفْلِهُ الْكَافِرُونَ. Und die Ungläubigen werden sich niemals retten können. Ja? Wer diese Ayah liest, ihm wird gleich klar sein, derjenige, der jemand anderen ruft, in seinen Bittgebeten oder in seinen Mes'ala, in seinem Verlangen, dass du etwas verlangst, dass du etwas von Allah erbittest. Ja? Wie endet Allah diese Ayah am Ende? Innahu la yuflihul kafirun, die Kuffar werden sich niemals retten können. Die Kuffar werden sich niemals retten können. Inshallah, jetzt werden wir einige Ayat lesen mit Allahs Hilfe. Über diese Frage, das Dua, dass das Rufen von jemandem Ibadah ist, dass du jemanden rufst, wir reden jetzt nicht von diesen irdischen Rufen, dass du jemanden rufst, hey du, komm, lösch die Tafel, in der Klasse zum Beispiel. Das mache ich oft. Oder du sagst dem Kind, komm, geh, bring die Schuhe raus, oder was weiß ich was. So Sachen, welche Sachen, irdische Sachen hast du gesagt, gell? Barak Rafik. Sondern dass du jemanden, von jemandem etwas verlangst, ja, von jemandem, der sich selbst nicht einmal helfen kann, wie soll er dir helfen? Ja? Er ist Knochen, er ist unter der Erde. Er kann sich selber nicht einmal helfen. Und du hast ihn zu einem Gott erklärt. Er ist dein Gott, egal ob du es willst oder nicht. Ja? La haula wa la quwwata illa billah. Es gibt auch solche, die schwören auf andere Sachen. Wenn sie schwören, wenn das nur wörtlich ist, wenn das nur wörtlich ist, nur dass er irgend so ein Blödsinn daherplappert, dass er sagt, ich schwöre auf meine Mutter oder ich schwöre auf meinen, was weiß ich, mein Stolz und Ehre und so, dann ist das der kleine Schirk. Der kleine Schirk. Er ist zwar kein Kafir geworden, aber Allah wird ihn nicht verzeihen. Außer er macht Tauba. Allah wird ihn dafür bestrafen. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Außer er macht Tauba. Aber wer sagt, ich schwöre auf meine Mutter oder ich schwöre auf meine Kinder, in dem Sinne, dass das, womit er schwört, bei ihm größer ist, oder einen besseren Platz hat als Allah subhanahu wa ta'ala, wichtiger und heiliger, und dass er diese Sache mehr liebt als Allah subhanahu wa ta'ala, und dass in dieser Sache wichtiger ist als Allah, dann ist er ein echter Kafir. Aber als Rufwort nur ja, also dieses O oder ja. Mehrere Sachen. Nur das Ja, oder? Nein, egal wie. Ja. Egal wie. Ja ist auf Arabisch. Ja benutzen wir nicht in unseren Sprachen. Ich weiß nicht auf Türkisch. O? E. E. Ey Musliman. Ey Muslim. Ey Muslim. Ey Muslim. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Wa, das kommt von Arabischen. In Arabischen gibt es Wa Islam, O Islam zum Beispiel. Wa Mu'tasima, O Mu'tasim. Wa ist ein Rufzeichen, wenn du von jemandem Hilfe und Rettung verlangst. Wa. Verstehst du mich? Auf Arabisch. Wa. Wie zum Beispiel, als diese Frau, die von den Christen gefangen wurde, wie hat sie geschrien? Wa Mu'tasima, O Mu'tasim. Der islamische Mu'tasim Billah, der islamische Khalifa damals. Sie hat gesagt, wa Mu'tasima, O Mu'tasim, wo bist du? Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Und verschiedene andere. In deiner Sprache, wenn du jemanden rufst, außer Allah subhanahu wa ta'ala, bei einer Sache, die er nicht geben kann, dann ist das? Dann ist das Schirk. Wenn du aber behauptest, dass er dir etwas geben kann, dann ist das noch ein größerer Schirk. Das erste war Schirk, was? In Ibadah. Schirk in Tawhidu al-Uluhiyyah. Aber wenn du sagst, da, er kann mir das schon geben. Wenn du sagst, ja, Rasulullah, oh, du Prophet Allahs, ja, Muhammad, du rufst den Propheten, alaihi salatu wassalam. Wenn du nur rufst, dann ist das Schirk. Aber wenn du behauptest, er kann dir das geben, dass du sagst, er kann meine Kinder heilen, dann hast du Schirk in Rububiyyah gemacht. Den größten Schirk, was heißt denn den größten? Nicht einmal die Muschrikin in Mekka haben so eine Art von Schirk gemacht. Weil nur Allah kann heilen. Und du hast dem Propheten eine Eigenschaft Gottes gegeben, dass er die Krankheit und die Gesundheit geben kann. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Du bist das, was die Juden und Christen sind. Sie rufen ihre Toten. Die rufen ihre Toten. La haula wa la quwwata illa billah. Die erste Ayah, also die wir erwähnt haben, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Und die Moscheen sind für Allah da. Deswegen ruf keinen, فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Deswegen ruf niemanden mit Allah. Niemanden ruf. Darfst du neben Allah rufen. تَدْعُوا rufen. In der deutschen Übersetzung steht anrufen. Und anrufen ist auch grammatisch richtig. Nur sagen wir nicht anrufen, damit das jetzt nicht jemand falsch versteht. Anrufen. Telefon und so, versteht ihr nicht, barakallahu fikum? Rufen. Oder anrufen können wir auch sagen, aber ihr wisst, was damit gemeint wird. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Deswegen ruf mit Allah zusammen, dass du jemanden neben Allah, irgendwen, أَحَدًا, irgendwen, dass du neben Allah rufst. Aywa, barakallahu fikum. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَدَرُّعًا وَخُفْيَةً. Ruft zu euren Herren. Ruft zu euren Herrn aus Demut und Angst. Aus Demut oder demütig, dass du sagst, ja Allah, ja Rabbi, ja Rahman, erhimni, ja Ghafur, اغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ها سبحان الله. Der Prophet عليه الصلاة والسلام sagt, ها vergebe mir meine Sünden, فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Weil niemand kann die Sünden verzeihen außer du. Ha? Deswegen sollte es eigentlich heißen, ja Allah, heile mich oder heile meine Kinder oder heile meine Frau oder meine Eltern oder was weiß ich. Ha? Weil es gibt niemanden, der sie heilen kann außer dir. Aber nein, er kommt, nimmt 5 Euro, dann geht er auf die Mausolee, Türbe heißt das bei uns, Türbe, gell? Ja. Geht auf Grab, wirft 5 Euro rein und macht Dua und sagt, kannst du mein Kind heilen? Das ist sein Gott. Er ist Kafir, er ist Muschrik. Er hat einen eigenen Gott auf diesem Grab, auf dieser Grabstätte. So ja? Das Geld landet in die islamische Gemeinschaft. Ja? Damit werden die Hodjas, die in den Moscheen arbeiten ja, und sich mit diesen Hodjas sein, ihr Geld verdienen, damit werden sie finanziert. Ja, aber der Hodja muss flink sein. Ja? Er muss sich sein Geld auch verdienen können. Ramadan liest du 100 Hatme. 100 Mal Koran lesen in Ramadan. Das konnte Abu Hanife nicht einmal. Ja? Also, hunderte von Hatmen werden den Hodjas bezahlt. Ja? Es gibt hier zum Beispiel türkische Moscheen. Wisst ihr, wie groß diese Gemeinschaften sind? Das sind hunderte von Leuten. Ja? Und dann gehst du zu Hodja und bezahlst Yasin für die Seele deiner toten Mutter. Ja? Hunderte von Yasin bekommt er. 30, 40, 50 Euro pro Yasin, Suratul Yasin. Soll er lesen jetzt im Ramadan für die Seele seiner toten Mutter. Oder für irgendwen anderen Toten, keine Ahnung. Ja? Wie kann er solche hunderte Yasin im Ramadan lesen? Ja? Und kassiert das Geld dafür. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Das sind flinke Leute. So einer, glaubst du, würde zu dir kommen und sagen, das ist bitte, mach das nicht. Das ist nicht vorgeschrieben. Niemand hat das gemacht. Der Prophet nicht, die Sahaba nicht. Ganz im Gegenteil. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala droht denen, die Koran verkaufen für etwas, was nichts wert ist. Und genau das machen sie. Sie verkaufen diesen Koran, den Allah offenbart hat als Gesetz, damit die Menschen danach leben. Sie haben was mit ihm gemacht? Sie haben ihn getreten. Sie verdienen mit Koran. Anstatt dass sie für diesen Koran kämpfen, dass sie für diesen Koran arbeiten, dass sie für diesen Koran, subhanallah, dass sie alles geben, alles was sie haben, haben sie sich über diesen Koran verdient. Aywa. Wer baut diese Mausoleen auf den Gräbern? Ha? In den muslimischen Ländern, wer? Die Leute, die das Sagen haben. Nicht irgendwelche Leute, sondern der das Sagen hat. Er kommt und sagt, ha? Dass wir jetzt eine Tajweed-Schule eröffnen, eine Schule des Korans, oder dass die Leute Sunna auswendig lernen, oder richtige Akida. Nein, das brauchen wir nicht. Wir machen so eine Turbe, die Leute können dort kommen, können Geld reinwerfen, können um diesen Turbe Tawaf machen, wie im Kaaba. Wir schicken noch ein paar unsere Hodjas, die ihnen erzählen, ja, das ist großes Sawab, wenn du das machst. Und subhanallah, wie bei den Rafida. Wer einmal Kerbela geht zu dieser goldenen Moschee in Kerbela in Irak, einmal, wenn du das machst, ja, das ist besser, als hättest du, weiß Gott, wie oft Hajj gemacht. Ja? Einmal, wenn du Kerbela besuchst, dann bist du Allahu Akbar. Ja? Aywa. Diese Kufar-Führer von denen, ja, egal ob Hodjas oder diese schiitischen Priester sind, ja, sie müssen sich ihre eigenen Sünden, ihren eigenen Kufr, müssen sie was? Den müssen sie mit den Leuten teilen. Deswegen führen sie die muslimischen Gruppierungen in die Irre. Ja? Subhanallah, ein Hodja bei uns, er raucht, weißt du, er raucht. Und einer kommt zu ihm und sagt, Hodja, ich habe gehört, Rauchen ist Haram. Er sagt, siehst du mich, dass ich rauche? Er sagt, ja. Er sagt, na, wie kann es dann Haram sein, wenn ich rauche? Ah, mashallah, die gute Beweis. Echt? Beweisführung. Siehst du mich, dass ich rauche? Ich bin Hodja, ich rauche. Was ist das Problem? Er glaubt wahrscheinlich, er hat Hikma. Allah muss dann, was heißt Hikma? Ich glaube, ja, Wahi. Er ist Ausnahme. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Na? Und dann muss er den Leuten sagen, ah, ist nicht haram, das ist zwar erwünschenswert, das ist zwar unerwünscht, aber es ist nicht haram. Er muss seine Sünden muss er was mit den Leuten teilen. Er will nicht. Was ist ein Imam in einer Moschee oder ein islamischer Führer und so weiter und so weiter? Ein Vorbild muss er für die Muslime sein. Hujja. Das Wort Hujja. Hujja kommt von Hujja. Hujja bedeutet Beweis. Dalil. Oder Hujja in dem Sinne, yatawajjahu nasu ilayhi, die Menschen schon zu seiner Richtung, zu ihm, sie fragen ihn, Hujja, was soll ich machen? Das und das ist passiert. Ich habe mich mit meinem Nachbarn gestritten, wegen seinen, wie sagt man das? Seine Rindviecher sind in meinen Garten gekommen, haben hier den Garten verwüstet. Was machen wir in diesem Fall? Sollen wir zu Waffen greifen? Oder wer ist schuld, wer ist nicht schuld? Und dann kommt der Hujja mit Koran und Sunna und sagt, Bismillah. In den Hadithen des Propheten ist das einmal passiert. Wie haben sie gemacht? Sie haben so und so und so und so gemacht. Wir machen das auch so. Das Hujja ist ein Sheikh, er ist ein Beweis in der Religion. Das ist ein Hujja. Geh zu ihm und frag ihn, er sagt, mach Anzeige, bist die Polizei ist eh da. Ist die unser Gesetz oder haben wir Muslime unser eigenes Gesetz? Wir haben unser eigenes Gesetz. La haula wa la quwwata illa billah. Das wird nichts, gell? Wie noch? Noch 9 Minuten, ne? Wir haben 10 Minuten später. Aywa. Al-Muhim. Was haben wir gesagt? Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Ud'u Rabbakum tadarruan wa khufya. Ruft euren Herrn. Aus Demut. Demütig und ängstlich. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Er, Allah subhanahu wa ta'ala, wahrlich, er liebt nicht die Mu'tadin. Was sind die Mu'tadin? Der i'tada, der die Grenzen überschreitet. Der überschreitet, die Grenzen übertreibt. In welcher Sache? In Sünden. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Allah liebt sie nicht. Und sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكِرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Und diejenigen, die Fahisha begehen, die eine Sünde begehen, oder sich selbst Unrecht zufügen mit was? Mit einer Sünde. ذَكِرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Sie erinnern sich an Allah, oder sie gedenken Allah subhanahu wa ta'ala, und bitten ihn, فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Istighfar. Dieses ist in der arabischen Sprache, wenn es vor einem Wort kommt, das bedeutet etwas verlangen. Istaghfaru. Sie bitten ihn, sie verlangen von ihm, sie rufen ihn, dass er ihnen verzeiht für ihre Sünden. وَمَنْ يَغْفِرُ ذُنُوبَ إِلَى اللَّهِ. Und wer ist derjenige, der die Sünden verzeihen kann, außer Allah? Sie rufen ihn, dass er ihnen verzeiht. Nur ihn, subhanahu wa ta'ala. Und sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِ. Und Sual, was'al, frag ihn. Verlange von ihm. Min was? Min fadli. Von seiner Güte, dass er dir gibt. Was'alullaha min fadli. Allah befehlt uns und sagt, und bitte Allah, ruf ihn. Verlange von ihm, dass er dir von seiner Güte gibt. Dass er dir gibt von sich. Subhanahu wa ta'ala. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Kul ara'aytukum, ara'aytakum. إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين. Sag, also sag ihnen, was denkt ihr, wenn Allahs Strafe kommen würde oder kommt, und das jüngste Gericht, werdet ihr einen anderen außer Allah rufen, wenn ihr ehrlich seid? Werdet ihr jemanden anderen rufen außer Allah, wenn ihr ehrlich seid? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Jetzt kommt das jüngste Gericht. Die Leute sehen mit ihren Augen, was sie sich nicht einmal erträumen konnten. Der Himmel zerreißt sich in die Mitte. Und die sehen, wie die Engel vom Himmel runterkommen. La haula wa la quwwata illa billah. Und die sehen, wie die Menschen lebendig aus der Erde rauskommen, wie nackt und unbeschnitten. Und die sehen Sachen. Wen werden sie rufen? Wen wird er rufen? Wird er sagen, ja, Ustaz, wo bist du? Hilf mir. Oder oh Hodja, oder oh, was weiß ich, Sheikh Abdul Qadir, oder Sheikh Abdul Baki, oder Sheikh Fulani. Wen wird er rufen? In Kuntum Sadiqin, wenn ihr Wahrhaftig seid. La haula wa la quwwata illa billah. Bel iyyahu tad'un. Nur ihn werdet ihr rufen. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Bel iyyahu. Iyyahu bedeutet nur ihn. Wenn du sagst iyyake, nur dich. Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Nur dich beten wir an und nur von dir verlangen wir Hilfe. Nur dich rufen wir um Hilfe. Nesta'in, istiana, ist. Verlangen etwas. Ha? Istiana, du rufst ihn, dass er dir hilft. Ha? Aun. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Bel iyyahu tad'un, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Nur ihn werdet ihr rufen. Nur ihn würdet ihr rufen, wenn das passieren würde. Welche diese zwei Sachen? Strafe Allahs oder das jüngste Gericht. Fayakshifu ma tad'una ilayhi insha'a wa tansawna ma tushrikun. Und er wird, wenn das passieren sollte, die Strafe Allahs oder das jüngste Gericht, ja? Wen würdet ihr rufen, wenn ihr ehrlich seid, wenn ihr wahrhaftig seid? Nur ihn würdet ihr rufen, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Er wird dann von euch entfernen das, was euch also geschadet hat. Oder er wird das weggeben, ja, weswegen ihr ihn gerufen habt, dass er euch in diesem Fall hilft. Ja? Und ihr werdet vergessen das, was ihr früher, oder ihr werdet diejenigen vergessen, ma kuntum tushikun, ihr werdet vergessen diejenigen, die ihr Allah beigesellt habt. Bismillah. Ist diese Eier nicht klar und deutlich, subhanallah? Wollen wir noch einmal diese Eier von Anfang nehmen? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sag ihnen, wenn die Strafe Allahs kommen würde, oder das jüngste Gericht, wen würdet ihr rufen, wenn ihr wahrhaftig seid? Würdet ihr Allah rufen oder jemand anderen? Bel iyyahu tad'un, sagt Allah, ihn bestimmt, nur ihn, iyyahu bedeutet nur ihn, würdet ihr rufen. Und er würde das, diesen Schaden von euch entfernen, die Angst zum Beispiel am jüngsten Gericht oder die Strafe Allahs, er würde euch davor verschonen. Und er wird euch vergessen lassen, ihr würdet es vergessen, die ihr früher gerufen habt, dass sie euch helfen. Falsche Götter. Du würdest nicht einmal dran denken, subhanallah. Wie viele Beispiele erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran über die Mushrikin. Wenn sie auf dem Schiff sind und dann kommen von allen Seiten Wellen und der Tod droht ihr, sie rufen, ja Allah, Mukhlisin al-Huddin. Was bedeutet Mukhlisin al-Huddin? Mit einem reinen Glauben, subhanallah, nur ihn rufen sie, hilf uns. فَإِذَا نَجَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Und wenn er sie auf das Festland rettet, werden sie wieder zu Mushrikin. Beginnen sie wieder, andere Götter zu rufen. Deswegen, wir sagen absichtlich Götter. Diese Menschen in den Gräbern, diese Toten, egal ob es sich um Menschen oder um Dschinn handelt, um Geister, das sind falsche Götter. Das sind Götter der Mushrikin. Egal ob sie heißen Hassan oder Hussein oder Mohammed oder Ahmed oder Recep oder Fulan oder was weiß ich was. Das sind Kuffar, Ungläubige. Sie haben ihre falschen Götter in den Gräbern, die sie rufen. Neben Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Aywa. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, lahu da'watul haqq. Ihm gebührt die wahre Dua. Der wahre Ruf, der echte Ruf gebührt ihm. Einzig und alleine, subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ. Und diejenigen, die sie rufen, außer Allah, لَا يَسْتَجِبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ. Sie werden ihnen nichts geben von dem, was sie von ihnen verlangen. Sie werden ihnen nicht entgegenkommen in keiner Sache. Und Allah erwähnt dann ein Beispiel und sagt, كَوَاسِتِي كَبَاسِتِ كَفَيْهِ إِلَى الْمَاءِ. Wie derjenige, der seine Hände nach vorne gibt, um Wasser zu nehmen. Er will Wasser. Fata Morgana, du bist in der Wüste und du siehst drüber eine Oase. Aber es ist keine Oase. Es ist alles Sand. Der Tod wartet dich. Wenn du dort ankommst, ist es Sand. Und du siehst noch immer die Oase. Dann kommst du wieder dort. Es ist wieder Sonne, Sand, Hitze und der Tod lauert von allen Seiten. Allahu Akbar. Wie derjenige, der seine Hände nach vorne aussteckt, um Wasser zu nehmen. لِيَبْلُغَ fahu, damit das Wasser zu seinem Mund kommt. Wa ma huwa bi balighi. Er wird es aber nie erreichen. Er wird es aber nie erreichen. Wa ma du'a'u al-kafirin illa fi dalal. Und die Dua, der Ruf der Kafirin ist wo? In dalal ist zunichte, ist nichts wert. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Diejenigen, die andere Götter neben Allah rufen, o du, o du, die werden nie ihren Ruf erwidern oder ihnen das geben, was sie von ihnen verlangen. Und diese Menschen sind genau wie die Wasser wollen. Die geben ihre Hände nach vorne, wollen das Wasser, aber dieses Wasser wird niemals in ihren Mund kommen. Das ist nur eine Fata Morgana, Sarab. Sarab sagt man auf Türkisch? Wallah? Sarab? Das ist ein arabisches Wort. Sarab bedeutet Fata Morgana. Siam von Muslimen. Das würde ich nicht sagen. Sarab wird auch im Koran erwähnt. Barakallahu fikum. لا حول ولا قوة إلا بالله. Dann sagt Allah سبحانه وتعالى über Ibrahim, wenn Ibrahim, also Allah سبحانه وتعالى sagt über Ibrahim, wenn er sagt, إن ربي لسميع الدعاء, mein Herr hört die Dua, wahrlich mein Herr hört die Dua, hört den Ruf, hört meinen Ruf, Allah hört dich, wenn du ihn rufst, سميع, er hört alles. Aber der Tote im Grab, glaubst du, der ruft, der hört dich, wenn du ihn rufst? O du! La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Dann sagt auch Allah subhanahu wa ta'ala in einer anderen Sura über Ibrahim, wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi shakiyya. Ich verlasse euch. Also als Ibrahim zu seinem Volk sagt, ich verlasse euch. Und das, was ihr neben Allah ruft, das, was ihr neben Allah ruft oder anruft, وَأَدْعُوا رَبِّي. Und ich werde nur meinen Herrn rufen, أَسَّى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. Und ich hoffe es, oder ich zweifle nicht, ich werde mit dem Ruf meines Herrn, werde ich niemals, was? Unglücklich sein. Solange ich Allah rufe und nur Allah, ausschließlich Allah rufe, werde ich niemals unglücklich sein, sagt Ibrahim a.s. Subhanallah. فَلَمَّا اَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Und als er sie verlassen hat und das, was sie neben Allah oder außer Allah rufen und so weiter und so weiter. Also alle diese Ayat bedeuten was? Dass das Rufen Ibadah ist. Dass die Dua Ibadah ist, die wichtigste Ibadah. Wenn jemand das mit jemand anderem macht und jemand anderen ruft, dass er ihnen etwas gibt, was dir nur Allah geben kann, oder dass er von dir etwas entfernt, was nur Allah entfernen kann. Wisst ihr, was Mushrikin bei uns machen? Mushrikin bei uns. Wissen Sie, was sie machen? Zum Beispiel, die wollen nicht, dass die Frau Tochter bekommt. Sie stehen in der Nacht auf, wenn Vollmond ist, dann binden sie irgendwas um den Bauch herum, dann kreisen sie ein paar Mal um das Haus, dann hüpfen sie über irgendein Seil und dann bekommt dann bekommt die Frau einen Jungen. Sie haben mit ihrer Tat, was? Sie haben, wie sagt man das, im Universum Sachen verursacht. Nur Allah ist derjenige, der Weib, ein Mädchen gibt oder einen Jungen, oder nicht? Wer kann da bestimmen? Niemand außer Allah, der Baraka Ta'ala. Und sie, oder sie geht zu irgendeinem Hodja und er schreibt irgendeinen Mist und sie trinkt das. Ja, hasbunallahu ni'mal wakeel. Und was kommt am Ende? Junge. Atatürk. Allahu Akbar. Ataşirk, der sich die echten Ulema, die echten Hodjas, die knüpft er sich vor und dann, wie viele hat er getötet? Was, hunderte, tausende. Tausende? Und wie viele Kuffar, echte Kuffar hat er getötet? Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wo sind wir stehen geblieben? Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, kuludu'u. قلود الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. Sag, ruft diejenigen neben Allah, die ihr denkt, dass sie euch helfen können. Sie werden euch, die werden den Schaden von euch nicht entfernen. Und sie werden auch euren Hal, wie sagt man das? Euren Zustand werden sie nicht verändern können. Ja? Er sagt, ja, ich rufe, ich gehe auf Grab von Sheikh Abdul Qadir al-Fulani, al-Jalani, oder ich werde das. Mach es, komm, hier, schau mal, was passiert. Mach's. Ja? La haula wa la quwwata illa billah. Die werden dir nicht helfen können. Die werden dir nicht helfen können. La haula wa la quwwata illa billah. وأنت في زمن العمالة كالسعير أنت الهمام تقود في سجن الخيانات الصقور. أنت الأبي وأنت في زمن العمالة كالسعير أنت الهمام تقود في سجن الخيانات الصقور. أدري بأنك متعب لكنك الليث الهصور. أدري بأنك منهك لكنك الأمل الكبير. أدري بأنك واهن لكنك البدر المنير. أدري بأنك واثق أن النهاية للصبور. أدري بأنك واهن لكنك البدر المنير. أدري بأنك واثق أن النهاية للصبور. دارت نفوس بالصغار وأنت بالكبرى تدور. فاهنأ بسجنك وامتشر سيف النكاية للكفور. مترشحا للعزم قد نام الأراذل في الخدور. وقف الزمان أمام سجنك يحتفي بدم النحور. مترشحا للعزم قد نام الأراذل في الخدور. وقف الزمان أمام سجنك يحتفي بدم النحور. أنت الهمام، أنت الهمام.